Und wenn sie gar nicht kommt? Warum denn gar nicht? Jetzt ist 10 Uhr, sie kann ja überhaupt noch gar nicht da sein. Das Ballett ist schon lang aus. Ich bitte dich, bis sie sich abschminkt und umkleidet. Ich will übrigens hinüber sie erwarten. Verwöhne sie nicht. Verwöhnend. Wenn du wüsstest. Ich weiß, du behandelst sie brutal. Als wenn das nicht auch eine Art von Verwöhnen wäre. Ich wollte was ganz anderes sagen, ja. Wenn du wüsstest. So sag's endlich einmal. Mir ist sehr feierlich zumute. Du willst dich am Ende mit ihr verloben? Oh nein, viel feierlicher. Du heiratest sie morgen? Nein, wie du äußerlich bist. Als wenn es keine Feierlichkeiten der Seele gäbe, die mit all diesem Tand, der uns von dem draußen kommt, gar nichts zu tun haben. Also du hast einen bisher ungekannten Winkel deiner Gefühlswelt entdeckt, wie? Als wenn sie davon etwas verstände. Du ratest ungeschickt. Ich feiere ganz einfach das Ende. Ah! Abschiedssuppe. Na, und was soll ich dabei? Du sollst unserer Liebe die Augen zudrücken. Ich bitte, ich mach keine geschmacklosen Vergleiche. Aber ich verschiebe diese Suppe schon seit 8 Tagen. Da wirst du heute wenigstens einen guten Appetit haben. Ja, das heißt, wir suppieren jeden Abend miteinander in diesen 8 Tagen, aber ich fand das Wort nicht das Rechte. Ich wagte es nicht, du hast keine Ahnung, wie nervös das macht. Wozu brauchst du mich eigentlich? Soll ich dir das Wort soufflieren? Du sollst für alle Fälle da sein, du sollst mir beistehen, wenn es notwendig ist. Du sollst mildern, beruhigen, begreiflich machen. Möchtest du mir nicht zuerst mitteilen, warum das alles geschehen soll? Mit Vergnügen, weil sie mich langweilt. So amüsiert dich also eine andere? Ja. So, so. Und was für eine andere? Typus? Gar keine. Etwas Neues, etwas Einziges. Nun ja, auf den Typus kommt man ja immer erst gegen Schluss. Stell dir ein Mädchen vor, Gott, wie soll ich sagen, 3/4-Takt. Scheint's doch noch unter dem Einfluss des Balletts zu stehen. Ja, ich kann dir nun einmal nicht helfen, sie erinnert mich so an einen getragenen Wiener Walzer. Sentimentale Heiterkeit, lächelnde, schalkhafte Wehmut, das ist so ihr Wesen, ein kleines, süßes, blondes Kopferl, weißt du so... Ja, no. Na, es ist schwer, das zu schildern. Es wird einem warm und zufrieden bei ihr. Wenn ich ihr ein Veilchenbouquet bringe, steht ihr eine Träne im Augenwinkel. Versuch's einmal mit einem Bracelet. Oh, mein Lieber, das geht in dem Fall nicht. Da irrst du dich, glaub mir. Mit der möchte ich auch hier nicht soupieren. Für die ist das Vorstabbeisel, das Gemütliche, mit den geschmacklosen Tapeten und den kleinen Beamten am Nebentisch. War die letzten Abende immer in solchen Lokalen mit ihr. Wie? Du sagtest doch eben, dass du mit Anni... Ja, so ist's auch. Ich musste die letzte Woche jeden Abend 2-mal soupieren. Mit der einen, die ich gewinnen und mit der anderen, die ich loswerden wollte. Ist mir leider noch keines von beiden gelungen. Weißt du was? Führe einmal die Anni in so einen Vorstadtbeisel und die Neue mit dem blonden Köpferl zum Sacher. Dann wird's vielleicht gehen. Nein, nein. Dein Verständnis für die Sache leidet darunter, dass du die Neue noch nicht kennst. Du, die ist die Anspruchslosigkeit selbst. Also ich sage dir, ein Mädel... Du solltest sehen, wenn ich eine etwas bessere Sorte Wein bestellen will, was die treibt. Träne im Augenwinkel, wie? Aber sie gibt es nicht zu. Unter gar keiner Bedingung, unter gar keiner Bedingung. Also, du trinkst Markersdorfer in der letzten Zeit? Ja, vor 10. Dann natürlich Champagner. So ist das Leben. Na, entschuldige, das Leben ist nicht so. Denke dir nur, der Kontrast. Ich habe ihn jetzt aber auch zur Genüge ausgekostet. Das ist wieder einer jener Fälle, wo ich fühle, dass ich im Grunde eine enorm ehrliche Natur bin. So, ah. Na, ich kann dieses Doppelspiel nicht länger durchführen. Ich verliere alle Selbstachtung. Du, ich bin's, ich. Mir musst du ja keine Komödie vorspielen. Na, warum, nachdem du eben da bist? Aber im Ernst, ich kann nicht Liebe heucheln, wo ich nichts mehr empfinde. Du heuchelst nur dort, wo du noch etwas empfindest. Ich habe es Anni aufrichtig gesagt, gleich ganz zu Anfang, wie wir uns ewige Liebe schworen. Weißt du, liebe Anni, wer von uns eines schönen Tages spürt, dass es zu Ende geht, sagt es dem anderen rundheraus. Ach, das habt ihr in dem Augenblick ausgemacht, wo ihr euch ewige Liebe schwurt. Sehr gut. Habe das öfter wiederholt. Wir haben nicht die geringsten Verpflichtungen gegeneinander. Wir sind frei. Wir gehen ruhig auseinander, wenn unsere Zeit um ist. Nur keinen Betrug. Das verabscheue ich. Na, da wird's ja eigentlich sehr leicht gehen. Heute. Leicht. Jetzt, wo ich es sagen soll, traue ich mich nicht. Wird er ja doch wehtun. Ach, ich kann das Weinen nicht vertragen. Ich verliebe mich am Ende von neuem in sie, wenn sie weint. Und da betrüge ich dann wieder die andere. Nein, nein, nur keinen Betrug. Das verabscheue ich. Also wenn du da bist, wird sich das alles viel ungezwungener machen. Von dir geht ein Hauch von kalter, gesunder Heiterkeit aus, in der die Sentimentalität des Abschiedes erstarren muss. Vor dir weint man nicht. Na, ich bin da für jeden Fall. Das ist aber alles, was ich für dich tun kann. Ihr zureden? Nein, nein, das nicht. Es wäre gegen meine Überzeugung. Du bist ein zu lieber Mensch. Schau, lieber Max, bis zu einem gewissen Grade könntest du das doch vielleicht auch. Du könntest dir sagen, dass er mir doch nicht so besonders viel verliert. Na, dass sie 100 andere findet, die schöner, reicher, klüger. Nein, nein. Bitte keine Übertreibung. Oh, guten Abend. Guten Abend, Anni, entschuldige. Auf dich kann man sich verlassen. Ich schaue mich nach allen Seiten um, rechts, links, niemand da. Du hast da glücklicherweise nicht weit herüber. Man hält sein Wort. Guten Abend, Max. Guten Abend, Anni. Na, auftragen lassen hättest du unterdessen schon können. Was machst du denn? Du hast kein Mieter? Soll ich vielleicht Grand Toilette machen für dich? Entschuldige. Mir kann es ja recht sein, du musst Max um Entschuldigung bitten. Warum denn? Den geniert sicher nicht, der ist nicht eifersüchtig. Also? Also, essen! Herein! Heute klopft er, sonst fällt ihm das nicht ein. Servieren Sie. Sehr wohl. Du warst heute nicht drin? Nein, ich musste. Ah, ist dir nicht viel versäumt. Es war heute alles so schläfrig. Was war denn für eine Oper vorher? Ich weiß nicht, ich bin in meine Garderobe gekommen, dann auf die Bühne, gekümmert habe ich mich um nichts. Um nichts. Im Übrigen, ich hab dir was zu sagen, Anatole. So, mein liebes Kind, was sehr Wichtiges? Ja, ziemlich. Es wird dich vielleicht überraschen. Da bin ich wirklich sehr neugierig. Auch ich habe... Warte, für den da ist das nichts. Gehen Sie, wir werden klingeln. Sehr wohl. Na, also? Ja. Mein lieber Anatol, es wird dich überraschen. Mhm. Warum übrigens? Es wird dich gar nicht überraschen. Es darf dich nicht einmal überraschen. Gagenerhöhung? Aber unterbrich sie doch nicht. Nicht wahr... Lieber Anatol, du sagst, sind das Ostender oder Whitestable? Jetzt redet sie wieder von den Austern. Ostender sind es. Ja, haben wir es doch gedacht. Ich schwärme für Austern. Das ist doch eigentlich das Einzige, was man so täglich essen kann. Kann, sollte, muss. Ich sag's ja. Also, du willst mir doch was sehr Wichtiges mitteilen. Mhm. Wichtig ist es allerdings. Sogar sehr. Erinnerst du dich an eine gewisse Bemerkung? Welche? Ich kann doch nicht wissen, welche Bemerkung du meinst. Da hat er recht. Ich meine die folgende. Warte, wie war's, ne? Anni, sagtest du, wir wollen uns nie betrügen. Ja, nun. Nie betrügen. Lieber gleich die ganze Wahrheit sagen. Ja, ich meinte... Wenn es aber zu spät ist. Was sagst du? Es ist nicht zu spät. Ich sag das ja zur rechten Zeit. Knapp zur rechten Zeit. Morgen wäre es vielleicht schon zu spät. Also bist du toll, Anni? Wie? Anatole, du musst deine Austern weiter essen. Sonst rede ich nichts, gar nichts. Also was heißt das du? Du musst... Essen. Du sollst reden. Ich vertrag diese Art von Späßen nicht. Es war ja abgemacht, dass wir uns ganz ruhig sorgen sollten, wenn es einmal dazu kommt und... Nun kommt's eben dazu. Das heißt? Das heißt, dass ich heute leider das letzte Mal mit dir soupiere. Also du wirst wohl die Güte haben, dich näher zu erklären. Es ist aus zwischen uns. Es muss aus sein. Das sag ich. Das ist ausgezeichnet. Was finden Sie daran ausgezeichnet? Ausgezeichnet oder nicht, es ist einmal so. Also, mein liebes Kind, ich habe noch immer nicht recht verstanden. Du hast wohl einen Heiratsantrag erhalten. Oh, wenn's das wäre ja kein Grund, dir den Abschied zu geben. Das Abschied zu geben? Es muss heraus. Ich bin verliebt, Anatole, rasend verliebt. Darf man fragen, in wen? Sagen Sie, Max, was lachen Sie denn eigentlich? Es ist zu lustig. Aber lass ihn nur. Wir zwei haben miteinander zu sprechen, Anni. Eine Erklärung bist du mir wohl schuldig. Ich gebe sie dir ja. Ich habe mich in einen anderen verliebt und sag's dir jetzt rundheraus, weil das zwischen uns so ausgemacht war. Zum Teufel, in wen? Dein liebes Kind, grob darfst du nicht werden. Also ich verlange ganz entschieden. Bitte, Max, klingeln Sie, ich bin so hungrig. Und das auch noch Appetit? Ja, Appetit während einer solchen Unterredung. Sie soupiert ja heute zum ersten Mal. Was wollen Sie? Es wurde geklingelt. Servieren Sie weiter. Ja, die Kataline geht nach Deutschland, das ist abgemacht. So, und man lässt sie ohne weiteres gehen? Na, ohne weiteres, das kann man eigentlich nicht so sagen. Wo ist denn der Wein? Sie schon. Sie schlafen heute, wie es scheint. Ich bitte sehr, der Wein. Ich meine nicht den, der auf dem Tisch steht, das können Sie sich wohl denken. Den Champagner meine ich. Sie wissen, dass ich ihn gleich zu Anfang der Tafel haben will. Bitte sehr, bitte gleich. Ach so. Ich bitte endlich um Aufklärung. Man soll euch Männern doch nichts glauben. Gar nichts, rein gar nichts. Wenn ich denke, wie schön du mir das auseinandergesetzt hast, wenn wir fühlen, dass es zu Ende geht, so sagen wir es uns und scheiden in Frieden. Jetzt wirst du mir endlich einmal... Das ist nun sein Frieden. Aber liebes Kind, du wirst doch begreifen, dass es mich interessiert, wer... Oh. Trink aus. Du wirst wohl noch so lang... Du trinkst sonst in einem Zug. Aber lieber Anatole, ich nehme nun auch von dem Bordeaux Abschied. Wer weiß auch wie lang. Zum Kuckuck noch einmal, was erzählst du da für Geschichten? Dann wird es wohl keinen Bordeaux mehr geben. Und keine Austern. Und keinen Champagner. Und keine Filet aux Truffes. Das ist jetzt alles vorbei. Herrgott, haben Sie einen sentimentalen Magen? Isst du nicht mehr? Vorläufig nicht. Also jetzt möchte ich einmal wissen, wer der Glückliche ist. Und wenn ich dir schon den Namen sage, dann weißt du doch nicht mehr. Also was für eine Sorte Mensch ist er? Wie hast du ihn kennengelernt? Wie sieht er aus? Hübsch. Bildhübsch. Das ist freilich alles. Das scheint er genug zu sein. Da wird es keine Austern mehr geben. Das wissen wir schon. Und keinen Champagner. Aber Donnerwetter, der wird doch noch andere Eigenschaften haben, als dass er dir keine Austern und keinen Champagner zahlen kann. Da hat er recht, das ist ja doch eigentlich kein Beruf. Was tut's, wenn ich ihn liebe? Ich verzichte auf alles. Es ist etwas Neues. Etwas, was ich noch nie erlebt habe. Aber sehen Sie, ein schlechtes Essen hätte Ihnen Anatole zur Not auch bieten können. Was ist er? Ein Kommis. Ein Rauchfangkehrer. Ein Reisender im Petroleum. Herr Kind, beleidigen lasse ich ihn nicht. So sagen Sie doch endlich, was er ist. Ein Künstler. Was für einer? Wahrscheinlich Trapez. Das ist ja was für euch. Aus dem Zirkus, wie Kunstreiter. Hör auf zu schimpfen, es ist ein Kollege von mir. Ach so, eine eude Bekanntschaft. Aha, einer, mit dem du seit Jahren täglich zusammen bist und mit dem du mich wahrscheinlich schon längst bedrückst. Und da hätte er nichts gesagt. Ich habe mich auf dein Wort verlassen und darum gestehe ich dir alles, bevor es zu spät ist. Aber verliebt bist du schon in ihn, weiß Gott wie lange, und im Geiste hast du mich längst betrogen. Das lass dich nicht verbieten. Doch, du bist ein... Anatole. Geh nicht hin. Na, aufgefallen wird er da wohl nicht sein. Er tanzt nur im Chor mit. Ha. Aber er wird avancieren. Seit wann gefällt er dir? Seit heute Abend. Das lügt nicht. Das ist die Wahrheit. Heute hab ich gefühlt, dass es meine Bestimmung ist. Ihre Bestimmung, hörst du, Max, Ihre Bestimmung. So was ist auch Bestimmung. Hörst du, ich will alles wissen. Ich habe ein Recht darauf. In diesem Augenblick bist du doch meine Geliebte. Ich will wissen, seit wann diese Dinge schon vorgehen. Wie es begonnen. Wann er es gewagt hat. Ja, also das sollten Sie uns wirklich erzählen. Das hat man von der Ehrlichkeit. Wahrhaftig, ich jetzt machen sollen wie die Fritzl mit ihrem Baron. Der weiß heute noch nichts. Und dabei hat schon seit 3 Monaten die Bandlerei mit dem Leutnant von die Fünfer aus. Er wird schon auch draufkommen, der Baron. Schon möglich. Aber du wirst mir nie draufkommen. Nie. Dazu bin ich viel zu gescheit. Du bist viel zu dumm. Wirst du aufhören zu trinken? Heute nicht. Einen Schwips will ich kriegen. Ist sowieso der letzte. Auf 8 Tage. Auf ewig. Denn beim Karl werde ich bleiben. Weil ich ihn wirklich gern hab. Weil er lustig ist. Wenn er da kein Geld hat. Weil er mich nicht zergieren wird. Weil er ein süßer, süßer, lieber Kerl ist. Du hast dein Wort nicht gehalten. Schon längst bist du in ihn verliebt. Ist doch eine dumme Lüge, das von heute Abend. Aber So glaubst du mir's halt meinetwegen nicht. Na, Anni, erzählen Sie uns doch die Geschichte. Wissen Sie, ganz oder gar nicht, wenn Sie schon in Frieden auseinandergehen wollen, so müssen Sie ihm das doch noch zuliebe tun, dem Anatol. Ja, ich erzähl dir dann auch was. Ja, also, angefangen hat's halt so. Erzähl nur. Das sind vielleicht so 14 Tage her oder länger. Da hat er mir ein paar Rosen gegeben, ne? Beim Ausgangsdeal. Da habe ich lachen müssen. Ganz schüchtern hat er dabei ausgeschaut. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Davon? Da hätte ich da viel zu erzählen gehabt. Also weiter. Und dann ist er bei den Proben immer so merkwürdig um mich herumgeschlichen. Und das habe ich bemerkt. Am Anfang hat es mich geärgert. Dann hat es mich gefreut. Naja, es ist höchst einfach, nicht? Und dann haben wir gesprochen. Da hat mir alles gut an ihm gefallen. Worüber habt ihr denn gesprochen? Alles Mögliche. Wir sind in der Schule ausgeworfen haben und dann in eine Lehre hätte kommen sollen. Und wie dann das Theaterblut in ihm zu wurdeln angefangen. So, ja. Und von alledem habe ich nie etwas gehört. Dann ist herausgekommen, dass wir zwei, wie wir Kinder waren, zwei Häuser weit voneinander gewohnt haben. Nachbarsleute waren wir. Ja, das ist ja so rührend. Nachbarsleute waren sie. Das ist rührend. Das, ja. Ne, aber weiter. Was soll denn weiter sein? Habt ihr schon alles gesagt? Es ist meine Bestimmung. Aber Bestimmung ist... Gegen meine Bestimmung... Kann ich nichts tun. Hör dir das an, Max, hör dir das an. Und irgendwie meine Bestimmung kann ich nichts tun. Ja, also gut, aber vom heutigen Abend will ich was wissen. Was denn? Sie schläft ein. Na, weck sie auf. Stell den Wein aus ihrer Nähe. Ich muss wissen, was es heute Abend gegeben hat. Anni, ist das... Heute Abend? Hat er mir gesagt, dass er mich gern hat. Und du? Ich habe gesagt, dass es mich freut. Ja. Und weil ich ihn nicht betrügen will, so sage ich dir adieu. Weil du ihn nicht betrügst, das ist also nicht meinetwegen, seinetwegen, das ist das. Und was denn? Dich habe ich ja nicht mehr gern. Na gut. Glücklicherweise geniert mich das alles nicht mehr. So. Auch ich bin nämlich in der angenehmen Lage, auf deine fernere Liebenswürdigkeit verzichten zu können. So. Ja. Schon längst liebe ich dich nicht mehr. Ich liebe eine andere. Längst nicht mehr. Frag nur den Max, bevor du gekommen bist, hab ich's ihm erzählt. So. Ja, längst nicht mehr. Und diese andere ist tausendmal besser und schöner. So. Ja, das ist ein Mädel, für das ich tausend Weiber wie dich mit Vergnügen hergebe. Verstehst du? Du lach nicht, frag den Max. Komisch, wie das jetzt einreden wollen. Aber das ist wahr, sag ich dir. Ich schwöre dir, Anne, es ist wahr. Längst habe ich dich nicht mehr lieb. Ich habe nicht einmal an dich gedacht, während ich mit dir zusammen war. Und wenn ich dich geküsst habe, so meinte ich die andere. Ja, so sind wir quitt. So, du glaubst. Ja. Quitt, das ist doch ganz schön, ne? So, nein, quitt sind wir nicht. Oh nein, durchaus nicht. Das ist nämlich nicht ein und dasselbe, was du erlebt hast und ich. Meine Geschichte ist etwas weniger unschuldig. Wie? Ja, meine Geschichte hört sich ein wenig anders an. Wieso ist deine Geschichte anders? Nun, ich habe dich betrogen. Wie? Betrogen habe ich dich, wie du es verdienst, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ich kam von ihr, wenn ich dich traf, und ging zu ihr, wenn ich dich verließ. Das ist infam. Man kann sich bei euresgleichen nicht genug eilen, sonst kommt sie einem zuvor. Ja. Zum Glück habe ich keine Illusionen. Das sieht man's wieder. Ja. Ja, sieht man es, nicht wahr? Jetzt sieht man es. Dass so ein Mann hundertmal rücksichtsloser ist als ein Frauenzimmer. Ja, man sieht. So rücksichtslos war ich, ja. Ja, rücksichtslos. Das habe ich dir doch nicht gesagt. Wie? So lass sie, du wirst sie doch nicht am Ende aufhalten. Was das? Hast du mir nicht gesagt? Was? Dass du... Nie hätte ich dir das gesagt, nie. So rücksichtslos kann doch nur ein Mann sein. Oh, na gehen Sie zum Teufel mit Ihrer Creme. Wie? Vanillecreme? Was, du wagst es noch? So. Lass sie doch. Sie muss ja von der Creme auch Abschied nehmen für ewig. Ja, mit Freuden. Vom Bordeaux, vom Champagner, von den Austern. Ganz besonders von dir, Anatole. Die Creme nehme ich mit. Nicht für mich, die bringe ich ihm. Na, siehst du, es ist ganz leicht gegangen.